Nachts allein in kalten Straßen, es schneit dir ins Gesicht. In deinem Kopf ein Sturm, der Rest ist still. Allein in diesen dunklen Straßen sieht man deine Narbe nicht. Niemand kann ahnen, was du fühlst. Unendlich schwer. Für dich gibst du einen Weg, die Flucht nach vorn.